Genau, es geht weiter mit den Unterschieden alter Bund, neuer Bund. Das ist wirklich so ein absolut unerschöpfliches Thema, muss man sagen. Und wir wollen weitermachen damit, was hat es vom alten Bund in den neuen Bund geschafft und was nicht? Oder was wurde modifiziert? Genau. Wir hatten uns angeschaut, das Thema Opfer im alten Bund, ständige Tieropfer, Brandopfer, Speisopfer, Trankopfer, Feueropfer. Also die Leute haben ständig irgendwelche Opfer gebracht, um das, also die Priester, um die Schuld des Volkes zu tilgen. Vergehen Einzelner musste durch Opfer getilgt werden. Und dann noch gab es Opfer, um Gott zu ehren, Gott zu danken. Und was ist jetzt im neuen Bund? Tieropfer brauchst Gott sei Dank nicht mehr. Dein Hund hat überlebt. Deine Katze. Hamster. Schlange. Die nicht. Wer war das perfekte Opfer? Jesus war das perfekte Opfer. Deshalb brauchen wir keine Tieropfer mehr, keine Menschenopfer, die ja auch von manchen Völkern gebracht wurde, oder Satanisten. Jesu Namen nicht bei uns. Er ist und war das perfekte Opfer. Sein Blut hat uns völlig rein gemacht. Jetzt sagen manche, oh, wir brauchen doch gar keine Opfer mehr zu bringen. Muss ich jetzt noch ein Opfer bringen? Ich bin doch ein gerechter Sohn, brauche doch kein Opfer mehr zu bringen. Aber da sagt die Bibel was anderes. Was sind unsere Opfer? Römer 12,1. Bringt eure Leiber dar als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Was ist damit gemeint, wenn wir unseren Leib darbringen? Damit ist gemeint unser Leben. Unser Leben. Also sag mal, eigentlich ist das Opfer on Steroids im neuen Bund. Also das Opfer, das damals konnte man irgendwie mit Tieren noch irgendwie das abtun, so, ne? Aber jetzt, Gott, geht's im neuen Bund immer ums Herz. Also er möchte uns. Und das ist aber natürlich viel erfüllender, als wenn du irgendein Stier hinbringst, der natürlich nicht wirklich Sünde tragen kann. Ganz klar, ne? Also wir geben unser Leben hin als Opfer an Gott. Immer wieder neu, jeden Tag, 24 Stunden. Aber das Gute ist, das ist das Beste, was uns passieren kann. Denn wenn Gott unser Leben hat und übernimmt, dann passiert damit das Erfüllendste. Dann haben wir das erfüllendste Leben. Alles, was wir zurückhalten letztlich vor Gott, ja, bewirkt, dass wir nicht das wirklich erfüllende Leben haben. Alles, was wir ihm hingeben, was er nimmt, das bewirkt, dass wir volle Erfüllung haben in unserem Leben. Also müssen wir keine Angst haben vor Opfern, sondern das ist wunderbar. Halleluja. Wir bringen ihm Dankopfer. Hebräer 12,28. Darum lasst uns, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott dienen, voller Ehrfurcht. Oder 1. Thessalonicher 5,18. Dankt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oder Lobopfer, Anbetung, Hebräer 13,5. Lasst uns ihm alle Zeit Opfer des Lobes darbringen. Das ist unser Lebensstil. Was auch immer ist, wir loben den Herrn, okay? Das ist das Leben im Geist. Und das Opfer ist dann, wenn du dich gar nicht danach fühlst, ihn zu loben und ihn zu preisen. Und sagst, Herr, ich liebe dich, und weil du so wunderbar bist und du hast dich für mich hingegeben. Und deshalb lobe ich dich, auch wenn ich mich nicht danach fühle, aber ich preise dich. Und je mehr wir ihn dann preisen, umso besser geht es uns dann wieder. Halleluja. Also es hat immer einen ganz positiven Effekt. Gott liebt ein dankbares Herz. Du siehst es im Volk Israel. Oh, immer wieder gemurrt und gemotzt und nie war es zufrieden. Und dann gab es Manna und da gab es Wachteln und immer noch nicht glücklich. Gab es jetzt endlich Fleisch. Und immer wieder waren sie motzig drauf. Also von ihnen lernen wir, also immer wenn du merkst, boah, jetzt wirst du irgendwie motzig oder so, dann denkst du immer an Israel und sagst, nein, ich lebe nicht im alten Bund, sondern ich bin ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes und ich lebe im neuen Bund und mein Gott liebt ein dankbares Herz. Und wie gesagt, das hat nichts mit der Seele zu tun, die fühlt sich nicht immer nach einem dankbaren Herzen. Aber wir sind nicht von der Seele bestimmt, sondern von unserem Geist. Und da haben wir immer was zu danken, egal wie es gerade aussieht, wie wir uns fühlen. Und unser Dank dreht die Situation. Das ist das Gute. Unser Dank und unser Lob dreht die Situation. Das ist so wunderbar. Ich denke, wir haben es alle schon erlebt, für euch auch am Livestream. Dankbarkeit ist echt das Opfer, das wir bringen und das uns am meisten selber segnet. Das ist es, die Opfer, die segnen Gott, aber sie segnen uns. Wir geben praktische Liebe weiter. Hebräer 13, 16. Gutes zu tun, mitzuteilen. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Gott liebt es, wenn wir den Bedürftigen geben. Also natürlich nicht Fässer ohne Boden, ist klar. Wir sind schon gute Verwalter. Aber ja, wir vergeben zum Beispiel. Das ist auch ein Opfer manchmal. Wir üben Geduld. Wir lassen uns nicht aus der Liebe rausbringen, sondern wir lieben weiter. Wir lieben immer weiter. Ob sie es verdienen oder nicht. Weil wir haben es auch nicht wirklich verdient, oder? Guck mal deinen Nachbarn an. Du siehst zwar so aus, als ob du es verdient hast, aber in Wirklichkeit hast du es nicht. Genau. Halleluja. Wir uns angeschaut, dass wir den Heiligen Geist nicht ständig willkommen heißen müssen, weil der Heilige Geist ist immer da. Das ist so gut. Wir müssen nicht in jedem Gottesdienst wieder sagen, oh, willkommen, Heiliger Geist. Oh, komm doch, Heiliger Geist. Oh, bitte, bitte, bitte. Oder jeden Morgen, bitte, bitte komm. Wo bist du denn? Ich spüre dich nicht. Nein, danke, Heiliger Geist, dass du heute da bist. Du schlägst deine Augen auf, Halle, du warst gar nicht weg, auch die ganze Nacht warst du nicht weg und du verbringst diesen Tag heute mit mir. Danke und ich will mehr von dir, natürlich. Heiliger Geist, füll mich voll aus. Juhu. Wir leben mit dem Heiligen Geist rund um die Uhr. Und das ist so gut, das andere ist alter Bund, dass wir immer wieder denken, wir müssen ihn einladen oder komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du zum Scheren hast. Ich hoffe, er ist nicht dein Gast, sondern dein Dauermieter. Er ist unser Dauermieter. Oh, niemals kündigen, ja? Wir kündigen nicht. Das auf Lebenszeit. Wir haben auf Lebenszeit ihn eingeladen in unser Herz. Wir hatten es mit dem Zehnten. Die Frage, die manchmal aufkommt und so, was, Zehnter ist doch der alte Bund. Das brauchen wir doch gar nicht mehr. Und wenn du es richtig genau nimmst, dann, wenn ihm unser ganzes Leben gehört, dann gehören ihm eigentlich im neuen Bund wieder on Steroids gar nicht nur 10%. Damit fangen wir gerade mal an. Also wenn du es jetzt mal wirklich, jetzt wird es ganz still. Aber wenn das jemand so sagt, ja. Und außerdem war der Zehnte ist gar nicht eine Frucht des Gesetzes, sondern Abraham, der lange vor dem Gesetz gelebt hat, der hat schon Melchisedek, der ihn gesegnet hat, nachdem er eine Schlacht, dem Abraham die große Schlacht gewonnen hat, gesegnet als Vertreter des allerhöchsten Gottes und Abraham hat ihm von dieser ganzen Fülle der Beute 10% gegeben. Also das war lange vor dem Gesetz. Und Jesus selber, und das ist ja nun der größte Zeuge, sagt in Matthäus 23, 23, spricht der scharf zu den Pharisäern und sagt, wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigen Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Und dann sagt er, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also er sagt beides, ja. Wir machen einfach beides. Wir üben Recht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe und wir geben ihm einfach von allem den Zehnten. Und es ist natürlich eine Sache des Vertrauens. Das ist kein Gesetz, sondern es ist eine Sache, die aus deiner Beziehung einfach kommt und die eine Offenbarung ist. Und ja, die wunderbar ist. Maleachi 3 natürlich, das einzige Mal, wo Gott sagt, prüft mich doch, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftue und euch Segen übermaß herabkommen lasse, wenn ihr einfach den Zehnten gebt. Und ich habe mal von einem Mann gehört in Südamerika, ne, der hat gesagt, ich gebe 90% und lebe von 10. Also danach können wir uns ausstrecken. Halleluja. Wie wäre das? Ist doch stark, ja. Und wir als Gemeinde geben auch den Zehnten. Auch das, dass das jeder weiß, wir geben gerne den Zehnten und segnen gerne, geben gerne weiter, was wir bekommen, wieder an andere Werke, Dienste, alles Mögliche. Es gibt ja immer einmal im Jahr unser Kuchen hier, wo und auch Auflistung, wo wir alles hingeben. Und Halleluja, da bist du mit deinem Zehnten auch dabei. Also durch deinen du segnest wiederum, du segnest die Gemeinde und wiederum ganz viele andere, die noch davon profitieren. Also ich glaube, es ist wirklich eine gute Sache. Wir haben immer den Zehnten gegeben, wir hatten einfach von Anfang an, jedenfalls ab Freikirche, hatten wir die Offenbarung oder haben wir es erst, vorher wussten wir es gar nicht. Und wir waren immer gesegnet, obwohl wir am Anfang wirklich sehr, sehr wenig Geld hatten. Aber Gott lässt sich nicht lumpen. Er lässt sich nicht lumpen. Er ist wunderbar. Halleluja. Und jetzt möchte ich heute kommen zu einem spannenden Thema noch. Und zwar zum Thema Heilung. Heilung im Alten Bund und Heilung im Neuen Bund. Was hat sich da geändert? Was ist da anders bei Heilung im Alten Bund, im Neuen Bund? Ich glaube, das ist sehr spannend, oder? Interessiert euch das? Heilung im Alten Bund, Heilung im Neuen Bund. Ich finde es auch echt sehr interessant. Und genau, hier haben wir es. Was hat Gott darüber gesagt? Wollte Gott sein Volk heilen, schon im Alten Bund? Was würdet ihr sagen? Gott wollte sein Volk heilen. Gott hat sein Volk geliebt. Und Gott wollte immer heilen sein. Das Herz Gottes war von Anfang an immer Heilung zu geben. Und wir sehen das. Das ist wunderbar. Es gibt starke Heilungen. Zum Beispiel Mirjam, die Schwester von Mose. Sie rebelliert gegen Mose und wird aussätzig wie Schnee. Und dann bittet Mose, wie so oft, ja, also dieser echt wunderbare Mann Gottes, betet für sie und kommt zu Gott und bittet für sie, dass er sie heilt. Und Gott heilt sie auf sein Gebet hin. Und sie muss dann noch 7 Tage außerhalb des Lagers bleiben, aber dann ist sie vollkommen gesund. Oder der syrische Feldherr Naaman, der gerne ein großes Gebet von Elisa haben wollte, eine große Zeremonie, damit er geheilt wird. Aber Elisa hat ihm einfach, ist gar nicht hingegangen, sondern hat einfach ausrichten lassen, tauch dich 7-mal im Jordan unter, der nicht der sauberste der Flüsse war. Und Naaman wollte das nicht machen, das hat ihm nicht gefallen. Und dann sind sie aber in ihn gedrungen, die Diener, und haben gesagt, jetzt mach das doch, damit du gesund wirst. Und du hast ja nichts zu verlieren. Und er hat das gemacht und er war geheilt nach 7-mal Untertauchen. Oder der jüdische König Hiskia in 2. Könige 20 oder Jesaja 38 finden wir die Geschichte. Und der lag auf dem Sterbebett und aufgrund eines tödlichen Geschwürs und hat zu Gott geschrien. Also da sehen wir das mal. Das hören wir nicht oft, aber da hat er wirklich geweint und Gott um Verlängerung seines Lebens gebeten. Aber Gott hat nicht direkt ihm geantwortet. Das war einfach im Alten Bund noch nicht so. Sondern er hat Jesaja geschickt zu ihm und der hat ihm gesagt, du wirst noch 15 Jahre mehr bekommen, dazu bekommen. Gott sagt dir das. Und genau, und als Zeichen gab es noch, dass, was toll ist, ja, Gott liebt Zeichen und ganz besonders im Alten Bund. Und er hatte den Schatten auf diesem Stufenziffernblatt 10 Stufen zurückgehen lassen, um ihm als Zeichen zu geben, du wirst geheilt und er wurde geheilt. Also da sehen wir wirklich, und was auch noch cool ist, und zur Heilung legt man auf das Geschwür einen Feigenkuchen. Und das finde ich auch nun sehr übernatürlich, weil Feigenkuchen auf ein Geschwür legen, normalerweise ist im Natürlichen, würde ich denken, Heilung? Nicht unbedingt, oder? Aber das ist doch cool, ja? Also, ja, Gott hat es angeordnet, sie waren gehorsam und Heilung passierte. Der alte Bund war ein Bund des Gehorsams. Und was ist der neue Bund? Was würdet ihr sagen? Was ist der neue Bund? Amen. Sehr gut. Bund des Glaubens. Das ist der Unterschied. Und genau, Heilung war nicht allgemeingültig und punktuell. Also bis auf die, also es gab zwei große Massenheilungen, können wir sehen, im Alten Bund. Und zwar beim Auszug Israels aus Ägypten. Das heißt, kein Gebrechlicher war unter ihren Stämmen. Alle waren gesund. Und ich meine, die hatten wirklich Schwerstarbeit, schlimmste Arbeiten getan. Also wenigstens ihre Rücken müssten eigentlich kaputt gewesen sein, die Gelenke. Und sie sind alle ausgezogen gesund. Also das ist das souveräne Handeln Gottes gewesen an seinem Volk. Powerful, absolut. Die zweite Massenheilung sehen wir in 4. Mose 21, 4 bis 9. Da hat Israel mal wieder gemurrt und gejammert und war sauer. Und dann kam eine Plage, eine Schlangenplage und viele, viele vom Volk sind getötet worden, einfach durch diese Schlangen. Und dann hat das Volk Buße getan über das Murren. Also Mose hat sie aufgefordert, sie haben Buße getan. Und dann hat Mose den Auftrag bekommen, mach eine eherne Schlange, eine bronzene Schlange. Und jeder, der diese Schlange anschaut, auch heißt es, eine Schlange war, ne? Von der sie gebissen worden war, das war diese bronzene Schlange, der sie anschaut, der wird geheilt werden. Und da sehen wir natürlich, das passierte, ja. Jeder, der diese bronzene Schlange anschaute, wurde geheilt. Und was ist das für ein Vorschatten, diese bronzene Schlange? Das Kreuz. Das ist ein Vorschatten, diese Geschichte auf das Kreuz. Jeder, der im neuen Bund das Kreuz anschaut, Jesus, der alle Krankheiten und alle Schmerzen und alle Gebrechen dort getragen hat und nicht seinen Blick davon wendet, wird geheilt werden. Das ist schon noch unser Job, ja, dass wir uns fokussieren. Was hat Jesus für uns getan? Was hat er am Kreuz für uns getan? Aber das ist ein powerfuler Vorschatten. Und es war wirklich eine Massenheilung. Ja, für jeden galt es. Aber es war punktuell, immer wieder. Es war abhängig von der Fürbitte von Propheten, Heilung. Vom Gehorsam Einzelner, wer gehorsam war. Opfer mussten gebracht werden. Rituale, Salbung mit Öl, sehen wir auch teilweise im Neuen Bund. Baden in Wasser wie bei Naaman, Feigenkuchen. Genau, alles Mögliche, ja. Wie bekommen wir Heilung im neuen Bund? Sagt jetzt ja, Feigenkuchen kann ich mir machen, aber ich habe nicht so viel Glauben. Durch das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz hat wer Zugang? Die Priester, die Pastoren, na, die können wirklich auf Heilung hoffen und sicher sein. Was sagt ihr? Alle. Im neuen Bund steht Heilung für alle frei. Und nicht mal durch die Fürbitte jetzt eines Propheten oder eines Pastors. Natürlich beten die Pastoren, Propheten, Fürbitter für Heilung. Aber das ist jetzt auf alle ausgedehnt. Ja, alle. Alle dürfen geheilt werden, dürfen direkt Heilung empfangen von Gott. Huh. Sie dürfen auch noch für sich beten lassen. Wir haben mehrere Zugänge, das ist wirklich wunderbar. Aber wir können auch durch das vollbrachte Werk Jesu sagen, einfach Halleluja, danke Jesus, du hast es für mich am Kreuz getan. Ich lese euch die Stelle vor, die natürlich hammermäßig ist, Jesaja 53, 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Frieden in unserer Seele und Frieden in unserem Körper. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Sag mal, durch deine Striemen, Herr, bin ich geheilt. Danke, und ich nehme sie an. Und ich nehme sie an. Halleluja. Im Vergleich dazu verheißt Gott Gesundheit und Wohlbefinden auch, wenn das Volk die Gebote hält. Das ist immer diese Bedingung. Ohne Gehorsam keine Heilung im alten Bund. Es war kein Gnadengeschenk. Im neuen Bund ist Heilung Gnadengeschenk. Im alten Bund, 2. Mose 15, 26. Wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Also Gottes Wille war Heilung, aber es war immer gebunden an den Gehorsam. Bist du froh, dass Jesus gekommen ist? Hätten wir eine Chance ohne Jesus? Nein. Und deshalb, du wirst immer dankbarer, oder? Dass Jesus gekommen ist und dass wir durch Jesus, durch das vollbrachte Werk, dadurch, dass er alles richtig gemacht hat, dass er die Gebote gehalten hat und alle seine Ordnungen, deshalb haben wir eine Chance auf Heilung oder ein Recht auf Heilung. Es ist nicht nur eine Chance, sondern wir haben ein Recht auf Heilung, wenn wir uns auf das vollbrachte Werk Jesu stellen. Auf das, was er gemacht hat, indem er alle Gebote gehalten hat, weil wir sie nicht alle halten konnten. Halleluja. Und deshalb gehört uns Heilung. Sag mal, mir gehört Heilung. Und ich gebe Heilung weiter. Das ist so stark. Jesus hat immer wieder auch Massenheilung gemacht. Er kam durch Dörfer und da heißt es, er heilte sie alle. Halleluja. Ich sehe das vor mir. Eine meiner Visionen ist, dass hier alle, die hier reinkommen, auch zu Wundergottesdiensten oder auch jeden Sonntag, dass sie alle geheilt werden. Das ist neuer Bund. Glaubst du? Wir glauben zusammen, okay? Alle werden geheilt. Alle, die hier reinkommen, werden geheilt, die hier mit unerträglichen Krankheiten und scheinbar unheilbaren, was ja, dieses Wort will ich gar nicht aussprechen, weil bei Gott ist alles heilbar. Das muss man echt löschen. Einfach, dass wir glauben und dass du glaubst und dass ich glaube, jeder, für den wir auch konkret beten, dass der geheilt wird. Halleluja. Lass uns da weiter im Glauben wachsen. Einfach und nicht müde werden. Auch da werden es in der vorherigen Stunde nicht enttäuscht sein. Oh, ich habe für 5 gebetet. Die sind alle nicht geheilt worden, sind sogar gestorben. Jetzt bete ich nicht mehr. Nein, wie war es bei John Wimber? John Wimber, ein echt starker Mann Gottes, der hat für 1000 Leute gebetet. Und die sind nicht geheilt worden und die sind auch teilweise gestorben. Aber ab dem 1001., so schreibt es in seinem Buch, sind die Heilungen in Massenweise passiert. Weil er sich nicht hat abbringen lassen. 100.000 Mal hat der Teufel ihm 100%ig gesagt, lass es doch, du hast keine Gabe der Heilung, lass es doch einfach los. Aber er hat nicht aufgegeben. Und so bist du auch. Sag mal zu deinem Nachbarn, so bist du auch. So bist du auch. Du gibst nicht auf. Wir geben nicht auf. Und ich weiß, Catherine Kuhlmann hatte das immer schon, die hatte auch die Vision, dass alle in ihren Gottesdiensten geheilt wurden. Und viele sind geheilt worden, nicht alle sind geheilt worden. Halleluja, wir leben am Ende der Zeit. Okay? Und jeder, auch für den wir beten, lass uns diese Gelegenheiten ergreifen, auch wenn wir am Arbeitsplatz, jemand ist krank, du hörst von jemandem in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Lass uns mutig sein und für die Menschen beten. Einfach, wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur alles zu gewinnen. Und diese Welt wirklich zu einem Planeten zu machen, der geheilt ist. Halleluja, Filderstadt, die geheilteste Stadt. Stuttgart, die geheilteste Stadt. Yes, Hamburg. St. Pölten. Augsburg. Halleluja, Nürnberg. Halleluja. Genau, das Uganda. Dein Ort, wo du herkommst. Die Heilungskraft, du kannst auch in der Fürbitte, können wir auch sagen, Herr, ich setze die Heilungskraft frei. Einfach hier aus meinem Ort, für Tübingen. Halleluja. Tübingen wird geheilt, ja. Jeder erfährt diese Heilungskraft. Auch durch unsere Gebete passiert da was. Und dann glaube ich, es passiert im Kämmerlein an und dann schickt uns Gott die Leute, für die wir beten können. Oder natürlich, wenn hier Leute nach vorne kommen, machen wir uns immer eins und beten mit, ja, setzen die Kraft Gottes frei, dass hier wirklich jeder geheilt wird. Wir legen unsere Hände auf Kranke, Jesus hat es gesagt, und sie werden gesund. Es wird besser mit ihnen. Das heißt, sie werden gesund. Erwarten wir es immer. Und wenn es mal noch nicht passiert ist, lassen wir uns nicht enttäuschen, okay? Sondern wir machen weiter und wir sehen es. Und was für uns persönlich auch noch wichtig ist, dass wir im ganzen Thema Heilung, dass wir unser Herz, wie gesagt, nicht enttäuschen lassen, dass wir unser Herz bewahren. Ja, es geht im neuen Bund immer ums Herz. Alter Bund äußerliche Dinge, neuer Bund, es geht ums Herz. Wir bewahren unser Herz. Wir gucken, keine Bitterkeit lassen wir zu, okay? Sag mal, ich lasse keine Bitterkeit zu. Ich lasse keine Bitterkeit zu, auch wenn ich einen Grund vermeintlich hätte. Wir werden nicht bitter. Wir bewahren unser Herz. Und damit bewahren wir die Fähigkeit zu glauben. Denn sobald wir bitter sind, weiß es selber, merkst du, boah, der Glaubenslevel, das geht plötzlich runter, irgendwie zu glauben zu können. Und da sagst du, Herr, es tut mir leid, wo ich irgendwie bitter geworden bin, wo ich irgendwie Bitterkeit, Unzufriedenheit, Murren, Selbstmitleid, Anklage, was auch immer, ja, also gleucht und fleucht, zugelassen habe. Und ich kehre um und Halleluja, danke. Und dann wirst du merken, boah, das Glaubenslevel tschack, geht wieder hoch. Die Liebe ist wieder völlig dominant in dir und du hast wieder Glauben für Heilung. Gehst ganz neu wieder ran. Boah, ja, danke Jesus, mein Ort wird geheilt. Hier bei Glory Life. Ich dulde nicht, dass hier überhaupt eine Person krank ist. Okay? Amen? Ein bisschen lauter. Ihr auch am Livestream. Amen, wir beten füreinander. Wenn, ist auch keine Schande, ja? Wenn noch mal Krankheit dich toucht oder so. Keine Verdammnis für die, die gegen Christus sind. Ganz, ganz wichtig auch, ja. Sondern wir beten füreinander. Wir beten und tragen die Lasten und glauben füreinander. Glauben für jeden, dass jeder stark ist und gesund ist und die Vollzahl seiner Tage erfüllt. Wir glauben da füreinander. Halleluja. Und wir werden immer älter und mindestens 120 natürlich. Und es gibt auch wunderbare Bibelstellen im Alten Bund, die auch noch für uns gelten. Zum Beispiel Sprüche 17,22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Oh, also auch wenn du merkst, dein Inneres, ja, dein Geist kann nicht mehr niedergeschlagen sein, der ist völlig errettet, aber deine Seele will niedergeschlagen sein, gib dem keinen Raum, schick es weg. Das sind Geister, ja, musst dich nicht damit auseinandersetzen, sagst nein, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, was auch immer, raus aus meiner Seele, ich will nicht, dass mein Gebein ausdörrt. Das ist schon, ja, genau, das Eigenschutz. Halleluja, genau. Oder Psalm 147,3, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Der Herr heilt auch, ja, zerbrochene Herzen. Halleluja. Es ist, er heilt innerlich und er heilt äußerlich. Auch wenn ich mich nicht im Alten Testament oder Alten Bund erinnere an Herzensheil, also in Psalmen wird es immer wieder besungen, aber eine echte seelische innere Heilung im Alten Bund? Wenig, ne? Also im Geist konnten sie ja noch nicht geheilt werden. Sie konnten, waren noch nicht von neuem geboren, ne? Genau, aber wir sind es. Unser Geist ist von neuem geboren, unser Geist ist erlöst, der kann nicht mehr krank sein, unsere Seele kann noch krank sein, damit das Herz, Georg hat es letzte Woche gesagt, das Herz ist wie eine Schaltstelle zwischen Geist und Seele drin und der Herr heilt Herzen, der heilt unsere Herzen und er heilt, wenn wir vergeben zum Beispiel. Wir vergeben, wir lassen los. Und unser Herz wird geheilt. Halleluja. Und Jesaja 53, das habe ich ja schon vorgelesen. Oder Malachi 3,17. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und springen wie die Mastkälber. Du springst wie ein Mastkalb. Hast du das vor dir, dass du wie ein Mastkalb springst? Vielleicht fühlst du dich noch schwach und krank. Aber hab das immer vor dir. Wir bekommen auch, was wir sehen. Dass du springst wie ein Mastkalb. Deine Füße sind gesund, deine Knie sind gesund, deine Hüften sind gesund. Alles ist gesund und du springst wie ein Kalb, wie ein Mastkalb. Jetzt kommt bald der Frühling, dann spätestens. Aber weißt du, das gehört uns. Das gehört uns. Es gehört uns. Im Alten Bund gehört es ihnen schon. Wie viel mehr im Neuen Bund, wo Jesus alles für uns getan hat, gelitten hat, unendlich, damit wir frei sind von Sünde und frei sind, gesund zu sein. Wir dürfen gesund sein. Wir sollen gesund sein. Es ist nicht was wir Gott abbringen, Herr, oh, und ihm den Arm umdrehen müssen. Oh, Herr, bitte, bitte, bitte, bitte, mach mich doch gesund. Sondern er sagt die ganze Zeit, ja, ich habe es getan. Ich habe es getan, du darfst gesund sein. Du darfst gesund sein. Ich weiß, es ist eine Offenbarung. Und ich weiß, da kommen manchmal Sachen dagegen. Aber es ist die Wahrheit. Wir tauchen da immer tiefer rein. Diese Offenbarung. Er hat es getan. Er will nicht, dass einer von seinen Kindern krank ist. Wer Mutter oder Vater ist. Du willst nicht, dass dein Kind krank ist. Das tut dir weh. Das betrübt dich, ja. Auch wenn wir da auch nicht in die Seele gehen, ja, aber wenn deine Kinder krank sind und deshalb hat Gott keine Freude dran, ja, es gibt ja manchmal die Lehre noch im Leib Christi, oh, er lehrt dich jetzt was durch diesen furchtbaren Krebs, einfach, du musst jetzt, Alter, durch, weil Gott dich was lehrt. Nein, nein, Gott ist nicht der Autor von Krebs oder furchtbaren Krankheiten, er ist auch nicht der Autor von Schnupfen, ja. Und schickt es nicht, um sein Volk zu lehren. Du würdest dich auch deinem Kind nicht irgendwas, dein Bein brechen, damit es jetzt mal wirklich was lernt, auch mal wirklich weiß, was Sache ist. Manchmal denkt man, Gott wäre so, ja? Come on, wo nicht mal die Menschen, wir als Menschen so sein könnten, ja? Nein, Gott ist für unsere Heilung. Jesus, oh, wollen wir mal ihm danken wirklich. Herr, wir danken dir wirklich, dass du die Heilung für uns vollbracht hast. Herr, wir konnten nicht die ganzen Gebote halten. Wir konnten dir nicht alle Opfer bringen. Wir konnten nicht all deine Gesetze einhalten. Und wir können es auch heute nicht. Aber Herr, du hast das Opfer, das perfekte Opfer uns geschenkt. Jesus Christus, der alle unsere Sünden getragen hat, der alle Gebote erfüllt hat. Und der alle Krankheiten, die noch gegen uns kommen, sind gar nicht unsere, aber es sind die gegen uns kommen, der sie auf sich genommen hat, der jeden Schmerz weggetragen hat, damit wir frei sind. Frei sind. Danke, Herr, wir nehmen das heute Abend auch an. Herr, wir nehmen Freiheit von jeglicher Krankheit, von jeglichem Gebrechen und von jeglichem Schmerz an. Du freust dich an deinen gesunden Kindern. Ja, du liebst alle deine Kinder. Du freust dich, wenn wir gesund sind. Halleluja, du hast keine Freude dran, wenn deine Kinder krank sind. Und deshalb nehmen wir das an. Und Herr, ich danke dir für eine Offenbarung in unser aller Herzen und Geist und Innerem. Herr, dass das tief rutscht. Und wir lassen dein Wort nicht mehr von unseren Augen weichen, dass du unsere Heilung möchtest und dass du unser Heiler und unser Arzt bist. Halleluja. Danke, dass wir ein Recht als neue Schöpfungen, als die von Neuem geboren, als deine Kinder auf Heilung haben. Und Herr, wir sagen heute, wir nehmen sie an. Wir nehmen dieses Recht an. Nicht im Stolz, sondern voller Demut und voller Dankbarkeit. Halleluja. Und wir danken dir, dass wir im neuen Bund leben. Herr, danke für diese Gnade des neuen Bundes. Halleluja. Amen und Amen. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Wir preisen dich. Wow, da hätte ich noch ewig zuhören können. Halleluja, so gut. Sein Wellnessbad. Preist den Herrn. Amen. Ja, gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja. Ein Bad in der Heilung, ja, das ist so wichtig. Gott hat mir gerade heute Morgen, hat er mir aufs Herz gelegt, ja, wir müssen mal wieder, und das hat jetzt Irina heute Abend ja schon gemacht, auch in der Stunde, aber auch das immer wieder weiter, tiefer, wirklich dieses Wort der Heilung, ja, er sandte sein Wort und heilte sie, ja, das ist so stark. Halleluja, ja, wirklich bewusst machen, preis den Herrn. So gut, okay, jetzt geht man noch zusammen, Amen. Mit Freude. Das ist auch im neuen Bund. Im alten Bund haben sie uns Gehorsam gegeben und gesagt, okay, jetzt muss ich halt meinen Zehnten abdrücken, weil sonst kommt das Gericht auf mich. Und im neuen Bund hat einen fröhlichen Geber, hat Gott lieb. Also im neuen Bund kannst du mit Freude geben, weil du weißt, Gott ist im Geben gar nicht zu übertreffen. Er lässt sich nicht lumpen. Er gibt dir immer viel mehr zurück, als du gibst. Ja, wenn du deinen Zehnten gibst, dann gibt er dir viel mehr zurück als 10%. Wenn du Saatkörner gibst, dann gibt er dir viel mehr zurück, als du gegeben hast. Ja, die Bibel sagt 30, 60, 100-fach. Also das ist schon, das ist einiges, ja. Weißt du, Herrn? Also, freu dich, während du geben darfst. Du hast jetzt die Gelegenheit, du kannst hineinsehen, entweder in Bar oder mit der Verpflichtungserklärung, die unter deinem Stuhl ist, oder du kannst, wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du hier per PayPal oder Kreditkarte oder per Überweisung geben. Und ja, preis den Herrn. Hier habe ich ein super Zeugnis auch, wie wirklich die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes im Alltag weitergegeben wird, auch für Heilung. Und da schreibt der Tom aus München, er schreibt, er musste zur Kontrolle zum Zahnarzt und der hat ein Röntgenbild gemacht und das letzte Mal schon und es sähe so aus, dass wieder mal etwas gemacht werden müsse. Und so war er also nochmal zum Röntgen und nach dem Röntgen wurde ich ins Behandlungszimmer geführt und ich wartete auf dem Stuhl. Ich sah das Röntgenbild vor mir und erinnerte mich an die Worte des Zahnarztes. Sogleich legte ich meine Hände auf meinen Mund und sprach Zahnfleisch, Zähne, Nerven etc. in die Ordnung Gottes. Ich wartete weiter. Also fragte ich den Herrn, ob er ein Wort für jemanden hat. Er sagte, dass einer einen steifen Nacken hätte und zeigte mir, wie ich beten solle. Arzt und Arzthelfer kamen endlich. Er schaute sich genau meine Zähne an. Nach 2 Minuten sagte er, es sei alles gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und schon war er wieder aus dem Zimmer gegangen. Halleluja, bei mir ist alles gut. Ich dachte, Mensch, was ist mit meinem Wort? Und ich sah den Helfer, ein Coolio, was auch immer das ist, 18 bis 19 Jahre alt, also einer, der irgendwie besonders cool ist wahrscheinlich. Vermute ich mal. Ein Coolio, oder? Mary lacht, ja, ist ein Coolio, ist einer, der besonders cool ist, okay, super. Also ich fragte ihn, ob er Nackenprobleme habe, sofort antwortete er mit Ja, dass ihn das seit geraumer Zeit plagen würde. Ich erzählte ihm, dass Gott mir das gesagt hätte und fragte, ob ich meine Hände auflegen und führen und ihn heilen dürfe. Er erlaubte es. Ich merkte sofort beim Auflegen, dass etwas fließt. Er bestätigte anschließend, dass er völlig gelöst sei und bedankte sich. In dem Moment kam der nächste Arzt ins Zimmer gestürzt und meinte, dass er jetzt hier sei. Ich musste augenblicklich den Raum verlassen. Somit konnte ich leider nichts weiteres erzählen, jedoch hatte der Helfer eine Berührung mit der Kraft Gottes und wurde geheilt. Alle Ehre, Jesus. Halleluja. Amen, ist doch super. Preist den Herrn. Und hier haben wir noch was. Glory House, Holzgerlingen. So viele Wunder in einem Glory House Abend, ist der Hammer. Ne? Nach Wort der Erkenntnis, eine Frau, Hüftschmerzen verschwunden. eine andere Frau, Hautschmerzen verschwunden, Schilddrüse fühlt sich leichter an. Andere Frau, Angst weg, Erkältungssymptome verschwunden. Andere Kopfschmerzen weg, andere Rückenschmerzen weg, Beinschmerzen weg, Sehnenentzündung weg. Preis den Herrn. Bei einer Frau wurde Bandscheibenvorfall diagnostiziert nach dem Gebet und Beine begradigen, sind die Schmerzen verschwunden und sie konnte wieder Treppen laufen. Preis den Herrn. Eine Frau hatte Knieschmerzen nach dem Gebet weg, andere hatte Schmerzen und Tinnitus weg, andere Kopfschmerzen, seelische Attacken weg. Alles weg. Amen. Sag mal, alles weg. Preis den Herrn. Und hier ist auch noch was Starkes hier. Das passt auch zu dem, was ich gerade gesagt habe, übrigens mit 30, 60, 100-fach Vermehrung. Eine Familie hat gebetet um 4.000 Euro Abfindungsgeld. Im Gebet habe ich einfach 40.000 Euro gerufen und wusste nicht, dass sie tatsächlich so eine Summe benötigten. Und somit kam statt den 4.000 Euro Abfindung, kam 10.000 Euro Abfindung und der Mann bekam noch ein 30.000 Euro Erbe, insgesamt in ein paar Tagen 40.000 Euro und sie konnten fast alle ihre Schulden bezahlen. Preis den Herrn, ist das nicht stark? Also, lass dich vom Geist leiten, was du rufst. Ne? 40.000, preis den Herrn. Und dann hat noch eine Frau mit Glauben und Autorität für Gerätewiederherstellung in Anspruch genommen. Sie hat ihrem TV, ihrem Radio und ihrem CD-Plattenspieler befohlen, dass sie wieder funktionieren. Und jetzt funktioniert alles wieder. Preis den Herrn. Amen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Also, alles weg und alles funktioniert. Preis den Herrn. Und Geld da. Probleme weg, Geld da, Geräte funktionieren. Das ist super.